Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Wetter, Wetterbericht. 1. Warum mögen so viele Menschen im Winter Urlaub machen? Für Skifans und Snowboarder ist der Winter die schönste Zeit des Jahres. Der Winterurlaub ist ein aktiver Urlaub, eine sportliche Betätigung von morgens bis abends. Der Sport wird in der frischen Bergluft und der wunderbaren Schneelandschaft mit einem extremen Spaß verbunden. Winterurlauber lernen etwas Neues kennen, wenn sie vorher noch nie Ski gefahren oder gesnowboardet sind. Und abends das wohlverdiente Après-Ski. Einen heißen Tee trinken und am Feuer Karten spielen ist der Höhepunkt des Winterurlaubs. Kinder und Anfänger können von professionellen Skilehrern Unterricht nehmen. Die besten Pisten findet man in den Alpenländern. 2. Welche extremen Wintererscheinungen können auf der Erde vorkommen? Wetterkatastrophen treten in den letzten Jahrzehnten leider immer häufiger auf. Auch in den kommenden Jahren erwarten uns Rekordschäden durch Wetterkatastrophen. Ursachen sind gewöhnlich Hurrikane, Überschwemmungen und schwere Dürren. Hitzerekorde fallen. 2017 war das bislang heißeste Jahr, das nicht durch das Klimaphänomen El Niño beeinflusst war. Wetterextreme fordern Menschenleben. Viele Menschen leiden unter Wasserknappheit. Zu den häufigsten Wetterkatastrophen gehören noch Blitzeinschläge, sintflutartige Regenfälle und heftige Schneestürme, die auch Menschenleben gefährden, Tornados, Tsunamis, Schlammlawinen und gefährliche Hagel. 3. Wie informiert man sich über das Wetter? Meteorologen erstellen Wetterprognosen für Fernsehen, Radio und Zeitung. Zuverlässige Wetterbericht erhält man außerdem auf jeder Website für Wettervorhersagen. Einfach die gewünschte Stadt eingeben und schon bekommt man viele Wetterdaten angezeigt, zum Beispiel Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Man kann sich auch den Wettertrend für die nächsten 7 oder 21 Tage anzeigen lassen. Wetter-Apps mit Wetterkarten informieren die Nutzer über die Wetteraussichten. Man fügt einfach seinen Ort direkt auf dem Homescreen ein und ist rund um die Uhr informiert. Warnwetter-Apps sind für Urlauber am Meer nützlich. Die detaillierten Informationen zur aktuellen Warn- und Wetterlage kommen direkt vom ungarischen Wetterdienst. 4. Nennen Sie wetterabhängige Berufe. Meteorologen erstellen Wetterberichte und Klimatologen erforschen den Klimawandel. Wegen der Flugsicherheit ist das aktuelle Wetter auch für Piloten von Relevanz. Innerhalb der Gewitterzonen kann es zu Turbulenzen kommen. Das zu erkennen ist heutzutage selbstverständlicher Bestandteil jeder Pilotenausbildung. Auch Berufe im Hotel- und Gastgewerbe hängen stark vom Wetter ab. Zu nennen ist dann noch natürlich die Landwirtschaft. Bauern und Landwirte müssen bei Wind und Wetter aufs Feld. Fußballer sind ebenfalls stark dem Wetter ausgesetzt. Sie spielen ja auch bei starkem Regen oder winterlichen Bedingungen. 5. Welche Niederschlagstypen kennen Sie? Regen ist wichtig für die Landwirtschaft. Besonders im Frühling und im Herbst brauchen die Felder viel Wasser. Je nach Wetterlage haben wir in Ungarn Schauer oder Gewitter. Sie sind von relativ kurzer Dauer, können aber eine hohe Intensität erreichen. Im kontinentalen Klima fällt der größte Teil des Niederschlages als Regen oder Schnee. Letzterer schützt die Saaten und das Wintergetreide auch vor dem Frost. Der Tau ist die Feuchtigkeit der Luft, die sich in den frühen Morgenstunden in Form von Tröpfchen niederschlägt. Von Nieselregen sprechen wir, wenn es in kleinen Tropfen regnet. An heißen Sommertagen, wenn Gewitter aufziehen, kann es zu einem heftigen Hagelsturm kommen.